Diese Nachricht ist auf Krämpf hergerichtet. Und ich hab den Menschen so grob behandelt. Jetzt hast du umstecken und alles dran setzen, dass ich Frau Palpiererin werd. Es wär ja nur am Land der Unglück. In der Stadt kann man's schon aushalten mit einem rotkopferten Mann. Dort kommt er. Ich will mich stöhnen, als ob's mir reiert. Was stöhnen? Ich bin ja wirklich vor Reut ganz außer mir. Titus! Titus! Die Gärtnerin rufet mich zu sich. Ach, Herr Titus, Herr Titus! Die Gärtnerin rufet mich zu sich. Ach, Herr Titus, Herr Titus! Lasst mir kein Rost und keine Ruhe. Was sagen haben Redens? Ich hör zu. Bereuen kann man nie zu früh. Der Abschied hören Sie, wasch mal fu. Was sagen haben Redens? Hören Sie, ich hör zu. Bereuen kann man nie zu früh. Tun Sie nicht von mir sich wenden und mir Hasses Blicke senden. Nicht vertrag ich's. Noch was ist denn? Ich vergehe. Versteht sich. Wie mir. Wird man von solchen Leuten malträtiert, das greift ans Herz. Fern von eurem flachen Lande schließ ich andere Liebesbande. In Schweiz zieht nun der Verkannte, dort heilt akut ihr den tiefen Schmerz. Meiner Gall war ich früher nicht Meister, vergeben Sie und seien Sie nicht hart. Es rächen sich doch große Geister, ja immer nur auf edle Art. Es tobet in mir Rache, wie die Ehre, wie die Liebe sie fordert. Willst du schon wieder gehen? Ha, ich will gehen, froh und frei, nie deinen Tempel sehen. Ach, du kannst nicht begreifen, dass nicht fühlen, so welche Qualen die Brust mir durchwühlen. Diese Flammen, die niemals zu kühlen, wie von Reue das Herz mich erbricht. Ja, dich nenn ich mein teures Leben, dich mein einziges glühendes Streben. Ja, dich nenn ich mein teures Leben, dich mein einziges glühendes Streben. Willst du nimmer mehr grausam verleben, erwidern die Töne, die Ton. Vor Freude nicht zu schmieren. schwer, ich wär's nicht erringen. Denn wohlgemerkt, ich hab nur gesagt zum Schein. Zu sehen, ach, ich muss es gestehen, ach, leicht wäre es geschehen, doch nein, nein, nein, ich will das nicht. Die Liebe, diddildum, erfüllet, diddildum, mich gar nicht, diddildum, für sie durchaus nein. Ach, sie nett zu sehen, ich muss es gestehen, leicht wäre es geschehen, doch nein, ihre Liebe sehnen, still mit Glück zu krönen, darf ich nicht entbrennen, nein. Man schmeichelt sich mit Hoffnung auf, zu Wasser wird, was man erhofft. Bei mir ist es nicht zu Wasser wert, das Glück hat halt die Witwen gern. Wenn man glaubt, man hat das Glück schon sicher in sein Haus. Husch, husch, husch, im Augenblick beim Fenster nicht hinaus. Man schmeichelt sich mit Hoffnung auf, zu Wasser wird, was man erhofft. Warum ist es nicht zu Wasser wert, das Glück hat nicht zu gern. Mit dem Mann, da ist richtig, richtig, richtig, alle Möhr, richtig Spaß. Du uns verleiht, das ist so schichtig, schichtig, schichtig, was man denken hat, man was. Und ich bin ein schöner Kerl, Kerl, Kerl, gewachsen wie ein Pfeffer, real, real, real. Und dort Männer schon ein Bell, Bell, Bell, drüber lässt sich gar nichts sagen. Ich hab Ross und ihm, Schädel, Schädel, Schädel, drum bin ich so stolz und Bell, Bell, Bell, nicht das Lauf und so ein Mädel, Mädel, Mädel. Ob sie da nicht ist vom Morgen, Morgen, Morgen, ob sie da nicht ist vom Morgen. Wir sind nix als, wir sind nix als. Narr des Schicksals. Narr des Schicksals, narr des Schicksals. Wenn man sich als, wenn man sich als, wenn man sich als. Gleich zu Herzen nimmt, wenn du frohe Hoffnung hinterlässt. Hat er alles gut, dann bin ich alles, alles, alles.